Ja, die Soldaten der Abteilung Informations- und Computernetzwerkoperationen, sie rekrutieren sich vor allem aus den Informatikstudiengängen der bundeswehreigenen Hochschulen. Mit der Ausbildung dort beherrschen sie die Standards digitaler Angriffswaffen, die allesamt ganz gut dokumentiert sind. Welche sind das genau, Peter Welchering? Ein ganzes Arsenal. Mit Computerviren etwa kann die Stromversorgung des Gegners gezielt oder flächendeckend lahmgelegt werden. Trojaner beispielsweise können die Gasthermen von Häusern manipulieren und so Gasexplosionen auslösen. Oder Netcrawler, die spüren für die Verteidigung des Gegners wichtige Software und Server auf und diese Software, die wird dann gezielt zerstört. Wurden bisher Raketen auf militärische Führungsbunker eingesetzt, dann bahnen sich künftig Crawler direkt den Weg via Glasfaserkabel, um dann eben die Computer der militärischen Befehlshaber auszuschalten. Noch ein Beispiel. Hochfrequenzsoftware macht Luftminen überflüssig. Denn diese Hochfrequenzsoftware, die kann zum Beispiel Radaranlagen der Flugsicherung oder eben auch des Militärs ganz gezielt ausschalten. Und das sind wirklich nur einige wenige Beispiele für das wirklich hochgerüstete Arsenal digitaler Angriffswaffen weltweit. Sind denn diese Angriffsprogramme alle auch schon eingesetzt worden? Ja, tatsächlich. Und zwar in den unterschiedlichsten Kriegen von Militärs. Vor allen Dingen seit 2003 kann man da vermehrte Einsätze feststellen. Aber solche digitalen Waffen werden auch von der organisierten Kriminalität benutzt. Und da hat jetzt die Diskussion darüber begonnen, vor diesem Hintergrund müssen wir entscheiden, welche digitalen Waffen braucht denn da die Bundeswehr? Gibt es denn darüber einen Konsens? Nein, den gibt es überhaupt nicht und den gibt es wohl auch deshalb nicht, weil die Fragen des Einsatzes digitaler Waffen in der Politik noch nicht wirklich diskutiert werden. Die Frage scheint da noch nicht angekommen zu sein. Und wir als Gesellschaft, wir haben uns auch noch nicht so richtig damit befasst, offenbar. Es gibt zwar ein paar Konsenslinien, etwa den vireninduzierten Atomschlag, den wollen wir nicht überwiegend. Was verbirgt sich hinter diesem Angriff? Der ist 2007 entwickelt worden. Ein Stromausfall im Land führt da zum Station Blackout eines oder mehrerer Kernkraftwerke. Und mit einer zweiten Angriffswelle werden dann die Notstromgeneratoren der Kraftwerke ausgeschaltet. Und ohne Stromversorgung, da können natürlich dann auch die Brennelemente in den Kernkraftwerken nicht mehr gekühlt werden. Und da wäre eine Kernschmelze eben die Folge. Deshalb vireninduzierter Atomschlag. Und gilt solch ein vireninduzierter Atomschlag unter den Militärs als geächtet? Nein, nicht unter allen. Als Erstschlag ist er weitgehend tabu, aber als Reaktion auf einen Angriff, da wollen ihn einige Militärs und Verteidigungspolitiker schon zulassen. Und das ist eben problematisch, weil ja der digitale Krieg im Millisekundentakt geführt wird und da kann zwischen Erst- und Zweitschlag gar nicht mehr unterschieden werden. Gibt es denn eine Übereinstimmung, dass ein Angriff auf zivile Infrastrukturen verboten ist? Ja, in der NATO gibt es den offiziell schon und auch im NATO Excellence Center in Tallinn ist das eigentlich festgeschrieben, aber faktisch lässt sich diese Übereinstimmung nicht durchhalten. Jeder Angriff auf einen Server, auf ein Computernetzwerk, der kann nämlich auch die zivile digitale Infrastruktur treffen, das kann man nie ausschließen. Denn die immer behauptete chirurgische Präzision, die gibt es so einfach nicht. Ein Beispiel, der Angriff auf einen Kontrollrechner eines Minenfelders, da stimmen die meisten zu, da kann Schlimmeres verhindert werden, aber es gibt dann auch Kollateralschäden, beispielsweise der Lastverteilungsrechner im Stromnetz, der kann dann mit ausgeschaltet werden. Und das müssen wir diskutieren, deshalb müssen hier zwei Dinge auch passieren. Wir brauchen mehr Aufklärung über die Wirkungsweise von digitalen Waffen und wir brauchen eine breite gesellschaftliche und politische Diskussion, welche Schadsoftware in welchen Einsatzszenarien denn tatsächlich und vor allem eben auch sehr nachhaltig geächtet und verboten werden soll. Peter Welchering über die Leitlinie Cyberverteidigung der Bundeswehr. Danke.